Endlos in jene Straßen, die wir gezogen sind. Unzählbar sind die Lieder, gesungen in den Wind. Und doch ist noch kein Ende, und noch ist keine Ruhe. Wir wandern singend weiter und fragen nicht wozu. So wie die Wolken ziehen ziellos am Firmament, so ziehen Wanderburschen und finden nie ein End. So wie die Wolken ziehen ziellos am Firmament, so ziehen Wanderburschen und finden nie ein End. Groß sind unsere Herzen, rastlos auch unser Ich. Wir müssen weiter wandern, warum, so fragst du mich? Weil wir die Ferne lieben, es nirgendwo uns hält. Wir müssen weiter wandern, wo los in dieser Welt. So Ströme fließen, rastloser Wellenschlag. So ziehen Wanderburschen mit fernen Zielen nach. So wie die Ströme fließen, rastloser Wellenschlag. So ziehen Wanderburschen mit fernen Zielen nach. Wo wird die Fahrt einst enden? Ist es am Wegesrhein? Ist es auf Bergeshöhen? Ist es in Wald und Hain? Wo werden einst die Füße versagen mir den Lauf? Wo hört mein Polos Leben? Wo hört mein Sehnen auf? Gleich ist mir jede Stelle, wo ich finden werd mein End. Seh ich nur Wolken ziehen,